19. Abschnitt. In die Hölle. Totengericht, Weltgericht, Buch des Lebens. Es liegt nahe, dass hervorragende atlantische Arier, die in den atlantischen Kolonien tätig waren, in der Heimaterde begraben sein wollten oder dass ihre Angehörigen das wünschten. Auch wir begraben ja, wenn irgend möglich, die auf fremder Erde gefallenen Krieger in der heiligen Erde der Heimat. Alte amerikanische Sagen, ägyptische Berichte und Totengebräuche, dann verschiedene Stellen in der Edda und der Offenbarung Johannes deuten auf den Gebrauch der Überführung von Leichen nach der Insel Atlantis hin. Zum Transport der Leichen nach Atlantis diente nach der Edda das aus den Nägeln von Toten zusammengesetzte Schiff Nagelfar. Der Glaube der ägyptischen Arier suchte die Totenwelt im Westen. Er lässt die Toten auf der Insel der Seligen wohnen, die von einer Riesenschlange, das ist die Kriegsflotte der Atlanter oder ihre Anführer, bewacht wird. Die Insel der Seligen aber ist Atlantis. Es war nun natürlich nicht möglich, dass alle arischen Toten der atlantischen Kolonien auf Atlantis ein Begräbnis finden konnten. Man schritt zu einer Einschränkung der Sitte und gestattete die Überführung der Toten nur in den Fällen, in denen sich die Lebenden durch besondere Verdienste um Atlantis, durch Entdeckungen und Erfindungen, durch große Heldentaten oder auf andere Weise ausgezeichnet hatten. In ähnlicher Weise verfährt man bei uns in Deutschland durch Überführung von Büsten in die Walhalla bei Donaustauf. Es ist naheliegend, dass in Atlantis oder dessen Kolonien Aufzeichnungen über berühmte Männer in ein Buch eingetragen wurden, nach welchem man prüfte, ob die Toten zum Begräbnis im Himmel zugelassen werden sollten. Dies führte in Ägypten zur Einrichtung eines förmlichen Totengerichts, von dem das Schicksal der Seele bei der Seelenwanderung abhing. Im Tode feierte der Ägypter seine Versöhnung mit dem Leben und Osiris erschien ihm als Heiland, der das Rätsel des Daseins löste. Nach der Abbildung eines ägyptischen Totengerichts sitzt Osiris auf dem königlichen Stuhl, versehen mit dem Szepter, dem Yggdrasil, Peitsche und Krone. Neben ihm sitzt der Höllenhund, der den Eingang zur Hölle bewacht. Hinter ihm steht ein Gott Tati, der das Ergebnis des Totengerichtes auf eine Tafel, das ist, in das goldene Buch des Lebens einträgt. Auch die Klöster des Mittelalters führten ein Buch des Lebens, in dem die Namen derer eingetragen wurden, die dem Kloster wesentliche Dienste geleistet oder es durch Schenkungen reich bedacht hatten, zum Beispiel Fulda. An den uralten Brauch des Buch des Lebens erinnert das goldene Buch mancher Städte. Eine hinter diesem Gotte befindliche Waage wog die guten und schlechten Taten des Verstorbenen, der mit dem Kreuz in der Hand daneben steht. Neben ihm wachten die Göttinnen der Wahrheit und Gerechtigkeit. So ging eine ursprünglich notwendige bürgerliche Rechtseinrichtung in den Glauben der Ägypter über. Die Bibel erwähnt diesen Brauch des Totengerichtes und die Eintragung in das Buch des Lebens unter anderem in der Johannes-Offenbarung 20, 12 bis 15, 14, 13 und Daniel 7, 2, Evangelium Johannes 5, 25 bis 30, Jesaja 4, 1 und 2 und Lukas 10, 20. Wer in dem Buche des Lebens stand, durfte seinem Wunsche entsprechend Aufnahme in dem atlantischen Himmel finden. Er wurde dorthin überführt und kam in den Himmel. Alle anderen Toten wurden nicht in heiliger Erde begraben, sondern verbrannt. Hierzu eigneten sich vorzüglich die zahlreichen benachbarten Vulkane auf Atlantis. Man übergab die Toten zur Einäscherung einfach dem Schlunde der feuerspeienden Berge, dem ewigen Feuer. Die Toten fuhren zur Hehl, gleich Hölle, oder, wie die Offenbarung Johannes sagt, in den feurigen Pfuhl. Es scheint aber, dass Übeltäter oder Revolutionäre, welche die asische Herrschaft bekämpften, auch lebend in den fürchterlichen feurigen Pfuhl gestoßen wurden. Siehe Johannes Offenbarung 14, 9 bis 11. Dort sollten sie nach den Berichten der Bibel mit ewigem Feuer brennen. So erklären sich die biblischen Ausdrücke von Hölle, Höllenfahrt, ewigem Feuer, im feurigen Pfuhl geschichtlich ganz natürlich. In der Lehre des persischen Religionsstifters Zoroaster findet sich der Glaube ausgesprochen, die Seelen der Toten kämen nach dem Tode auf 3 Tage in ein Feuer der Hölle. In die christliche Kirche drang dieser Glaube ein in der Annahme eines ewigen Fegefeuers. In allen Mythologien, in allen Göttersagen finden sich Hinweise auf die geschichtliche Erklärung dieses religiösen Irrglaubens. In der Edda, in Gylfaginning, findet sich folgender geschichtlicher Hinweis. Auch sollen alle Menschen leben, die wohlgesittet sind und mit ihm sein an dem Orte, der Gibil heißt oder Wingolf. Aber böse Menschen fahren hin zur Hel und danach in den Niflhel, das ist unten in die 9. Unterwelt. Wingolf aber ist der goldglänzende Saal der Himmelsburg, in den die gefallenen Helden von den Walküren getragen werden. Hel oder auch Managarm bedeutet das tief im Innersten der Erde brennende ewige Feuer. Die griechische Mythologie enthält noch deutlichere Hinweise. Ein Fährmann, Charon, bringt die Seelen der Verstorbenen nach dem Totenreich, das von 4 Flüssen der Unterwelt, namentlich Styx und Acheron, durchflossen ist. Das Totenreich ist das Idafeld, ist Eden mit seinen 4 Flüssen. Der große Fluss, über den der Fährmann Charon setzt, ist das Mittelländische und Atlantische Meer. Charon lädt die Seelen am Westufer des Weltmeeres aus. Ein Totengericht entscheidet dann, welchen Weg die Seele wandeln soll, den zum Elysium, der Insel der Seligen, dem Himmel, oder zum Tartarus, zur Hel, zur Hölle. Wer vom Totengericht freigesprochen wurde, wurde neben seinen arischen Vorfahren auf Atlantis im Himmel beerdigt. Die Bösen aber dem glühenden Abgrund des Managarm, wie ihn die Edda nennt, zur Einäscherung übergeben. Im Tartarus musste die Seele nach der griechischen Mythologie ewige Qualen leiden, wie im Fegefeuer der römischen Kirche. Die griechische Sage von dem Höllenhund Kerberus und von dem Obolus, den man den Verstorbenen in den Mund steckte, die indische Sage von den Hunden, denen der Tote bei der Bestattung vorbei musste, lässt die Annahme berechtigt erscheinen, dass der Bestattungsvulkan eingehegt und jemand zur Bewachung übergeben war, der einen oder mehrere Hunde bei sich hatte. Es ist klar, dass zu dem schmutzigen Beruf, Tote oder Verurteilte in den feurigen Schlund zu stecken, arische Personen sich nicht hergeben mochten. Man gewann hierzu Niederrassige, vermutlich Neger, deren rohe Gefühlslosigkeit an dem schauerlichen Handwerk nicht Anstoß nahm. Deswegen wird auch in allen Überlieferungen der Teufel und seine Gehilfen mit allen Merkmalen des dunklen Niederrassentums bezeichnet und auch in der Kunst so dargestellt: schwarz, kleinstirnig, tierisch roher Gesichtsausdruck, Tierfüße und geschwänzt wie die Affen, also körperlich wie geistig eine Mischung von Mensch und Tier. Das Wort Teufel, mundartlich Teufel, dürfte den, die in der Tiefe, gleich Tiefe des Kraters Schaffenden, bezeichnen. Teufel ist der bildliche Ausdruck in der Bibel für Mischlings- und Niederrassentum, das ist dem polaren Gegensatz zum arischen Gottmenschen. Die Edda berichtet uns, dass der die Herrschaft der Asen stürzende Oberpriester Loki 3 Kinder hatte. Den Fenriswolf, die Midgardschlange und die Hel. Letzterer scheint das Bestattungswesen übergeben worden zu sein. Sie lebt in der deutschen Sage von des Teufels Großmutter weiter. Das Geschäft der Wächterin und Oberaufseherin des seltsamen Krematoriums scheint reichlich einträglich gewesen zu sein, denn nach den Berichten aller Mythologien und Sagen mussten den Leichen reiche Geschenke für den Fährmann und die Hel mitgegeben werden. Diese Sitte zieht sich bis zu unserer Zeit in die römische Kirche hinein. Durch viele Gebete, reiche Gaben und Stiftungen kann die Seele der Verstorbenen aus dem Fegefeuer erlöst werden. Auch andere geschichtliche Vorgänge und atlantische Sagen finden sich in der Kirche als Glaubenssätze, deren nicht für wahr halten die Strafen der ewigen Verdammnis und die Qualen des Fegefeuers mit sich bringt. Die Auserwählten kommen in den Himmel, die Verdammten in die Hölle. Christus kommt wieder zum allgemeinen Welt- und Totengericht. Er wird die Schafe zu seiner Rechten, die Böcke zu seiner Linken stellen. Jene kommen als Auserwählte und Gerechte in ihres Vaters Reich und werden dort leuchten wie die Sonne. Diese aber kommen in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Die christlichen Darstellungen des künftigen Weltgerichts erinnern sehr stark an die ägyptischen Bilder vom Totengericht des Osiris und zeigen auch das Totenbuch oder Buch des Lebens. Hier berühren sich kirchliche Gedanken mit heidnisch-griechischen. Zeus stürzt die Titanen und Giganten, also die Mischlinge, welche den Himmel, den Himmelsberg Asgard auf Atlantis erstürmen wollen, in den Tartarus. Dieser Mythos ist wohl eine Erinnerung daran, dass Aufrührer von Asen zuweilen in den Schlund des Kraters geworfen wurden. So führen uns kirchliche Glaubenssätze um 15.000 Jahre zurück in die Geschichte der arischen Siedlung Atlantis.